1. Für den Musikmeister, nach der Melodie über Derb nicht, ein goldenes Lied von David, als Saul Manner Orsant im Seinhaus zu bewatchen und in zu toten. 2. Mein Gott, errett mich vor meinen Feinden und bringe mich an einen sicheren Ort, der für mein weiter Sache unerreichbar ist. 3. Befrei mich von den Genigen, die unrecht tun, und gewahr mir Schutz vor den gewalttätigen Menschen, die nach meinem Leben trachten. 4. Den Essay lauen mir heimlich auf, und machtig meine Rotten sich gegen mich zusammen, obwohl ich weder ein Verbrechen begann gen noch gesündigt habe, Herr. 5. Wann das ein Schuld bei mir vorliegt, Sturmen Essay herbei und bereiten einen Angriff vor, die Schalb wach auf, komm mir entgegen und berteil mein Lage. 6. Du, Herr Gott der Heerscheren und Gott Israels, erheb dich, emel Volker zur Rechenschaft zu sehen, und sage den Boswilligen veritern keenele nade. 7. Jeden Abend kehren sie zurück, nuren wie hungrig Hunden streifen durch die Strassen der Stadt. 8. Man hort, wie sie ihrem Mund drohen, waren die Wert wie scharf schwerte verletzen, da sie falschlicherweise glauben, dass niemand ihr reden hort. 9. Du aber, Herr, lagst über ihr Plain und verspottest al Volker, die sich gegen den gerechten Keet auflehnen. 10. Da du mein war stark bist, will ich für dich singen, den Gott ist mein sich hier festung und mein Schutz. 11. Mein nadiger Gott wird mir beistehen und mir helfen, so dass ich den Sieg über mein Feinde mit eigenen Augen mitleben kann. 12. Vernichte sie jedoch nicht sofort, damit mein Volk dies Lektion nicht vergisst, sondern lass sie durch den Markt am Herren und Sturz sie, Herr, unser Schild. 13. Wegen der Sünden, die sie mit ihrem Mund begehen, sollen sie sich in ihrem eigenen Hochmut verfangen, da sie ne Fluch und Lügen verbreiten. 14. Vernichte sie in deinem gerechten Zorn, bis sie nicht mehr existieren, damit die Welt erkennt, dass Gott über Jacob bis und die Enden der Ode hescht. 15. Obwohl sie jeden Abend zurückkehren, wie Hund Hulen und die Stadt umkreisen, wer den sie letztlich keinen Erfolg haben. 16. Sie streifen auf der such nach Nahrung her, und wenn sie nicht sat wer den, verbringen sie die ganz nach damit, sich lautstark zu beschweren. 17. Ich hingen word von deiner Mark singen und jeden Morgen den Nade Rumen, weil du mir in Zeiten der Bedrängnis als Festung und Zuflucht gedientest. 18. Dir, meine Stork, will ich Loblieder singen, denn du, Gott, bist mein sicherer Zuflucht sort und mein Gott, der mir mit großer Barmherzigkeit begegnet.